1. Judas, ein Diener von Jesus Christus und Bruder des Jakobus, schreibt an Diogenes, die von Gott dem Vater geliebt und für Jesus Christus bewahrt werden. 2. Wünscht ihnen, das Barmherzigkeit, Frieden lieb in reichem Maß unter ihnen zunehmen mogen. 3. Obwohl es mein ursprünglicher Plan war, Juk über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, halte ich es nun für notwendig, Juk zur Werte Diegung des Glaubens aufzufordern, der den Heiligen ein für allmal anvertraut wird. Für Ges haben sich nämlich bestimmt Personen eingeschlichen, deren Verteilung bereits vor langer Zeit angekündigt wird, dies gottlosen Menschen missbrauchen die Gnade Gottes für ihr Zugelosigkeit und verlunien unseren einzigen Herrscher, Jesus Christus. 5. Ich mochte juk daran erinnern, obwohl dies bereits wist, dass der Herr zwar sein Volk aus Ägypten rettet, später jedoch Diogenes vernichtet, die ihm nicht vertrauten. 6. Ebenso hat die Engel, die ihr ursprünglich Machtposition nicht bewahrten, sondern ihren Rechtmassigen Wohnsitz verließen, mit ihren Ketten in der Finsternis für das Gericht des großen Tags festgesetzt. 7. Ort Sodom und Gomorrah soe die umliegenden Städte dienen als Warnungsbeispiel, dasie sich anlicher unmoral hingeben und durch das Strafgericht des ihren Führers bestraft werden. 8. Trotz dieser Beispiel beflecken dies Trauma ihren Körper, lenen jed Rechtmassige Autorität ab und verspotten überirdisch Markte. 9. Selbst der Erzengel Michael wagte es nicht, ein lasterliches Teil über den Teufel zu fallen, als mit ihm am den Leichnam von Moses stritt, sondern sagt lediglich, der Herr straft dich uten. Dies Menschen hingen verspotten als, was sie nicht verstehen, warend sie durch ihr rein instinktiven Handlungen, die den Invernanflose Tier glitchen, igens verderben herbeiführen. 11. We he ihnen, den sie folgen dem Beispiel Keynes, lassen sich aus Habgier auf den ihreg Bilems einen gehen durch ihren Aufru y einst Cora Zugrund. 12. Sie sind y gefahrlich klippen bei ihren gemeinsamen Mahlzeiten, da sie schamlosner sich selbst werden, sie glitchen wasserlosen Wolken, die vom Wind getrieben werden, oder unfrucht Baron Bormann im Herbst, die entwurzelt und wollig abgestorben sind. 13. Why wild Meerswellen peitschen sie ihr eigen Schande herwehr und ihren y stern her, für die tiefte Finsternis in Uigkeet reserviert ist. 14. Schon Henoch, der in der siebten Generation nach Adam lebte, prophesied über sie, dass der Herr mit seinen unzahligen heiligen Engel kommen word. 15. A word über all Menschen Gericht halten und die Gottlosen für all ihr frevelhaften Taten soe für die respektlosen Wort bestrafen, die sie gegen in ausgesprochen haben. 16. Dies Lut sind unzufrieden Norgela, die nur ihren eigenen Begierden folgen, warend sie gleichzeitig hochmütig reden schwingen und anderen schmeicheln, m daraus personlichen Vorteil zu sehen. 17. Aber, mein Geliebten, solltet juken die Wort erinnern, die Apostel unsers Herrn Jesus Christus bereits im Voraus verkündet haben. 18. Sie sagten juk namlich, dass in der Endzeit Spotter auftreten werden, die sich ausschließlich von ihren eigenen gottlosen Leidenschaften leiten lassen. 19. Die sind die Menschen, die Spaltungen verursachen, sie rein weltlich gesinnt sind und nicht über den Geist Gottes verfügen. 20. Jedoch sollte ihr Leben auf der Grundlage ihres heiligsten Glaubens aufbauen und unter der Leitung des Heiligen Geistes beten. 21. Bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet geduldig auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, die euch zum ewigen Leben führen wird. 22. Get barmherzig mit den Genigen die im Glauben zweifeln oder mit sich selbst ringen. 23. Rettet ander. Indem sie bildlich gesprochen aus dem Führer reist, und seit anderen gegenüber erbarmen, wobei jedoch vorsichtig sein must, nicht von ihrer Werdebtheit beinflusst zu werden. 24. Gott allein hat die Macht, euch vor jedem. Feltret zu bewahren und euch fellelos und volle Freud vor sein herrlich Gegenwart zu stellen. 25. Dem alleinigen Gott, unserem Retter, Geburt durch Jesus Christus, unseren Herrn, al ere, Majestat, gewaltend markt, y sie vor aller Zeit war, jetzt ist und für immer bleiben word. Amen.